Hallo Sharup, schön Hi. Dich mal bei uns in der Show zu haben. Ja, schön da zu sein. Danke für die Einladung. Sharup, du lebst ja auch in St. Johann im Pongau, gell? Stimmt, genau, in den Bergen. Du betreibst ja einen Club in St. Johann im Pongau, das St. John. St. John, genau, richtig, ja. Und St. Johann erlebt wirklich ein Trauerspiel. Es ist wirklich nichts los. Und der Gedanke war daran, einfach, dass man wieder Gelegenheiten schafft für das feiernde oder besser gesagt das tanzende Volk, dass wir irgendwo wieder eine Location haben, wo regelmäßig Clubbings oder DJ-Happenings stattfinden und da, wo sie tanzen gehen können. Seit wann hast du den Laden? Seit 2024. Der ist praktisch relativ frisch auch. Ja, genau. Okay. Genau, ja. Hast du vorher schon mal einen Club betrieben oder eine Bar gehabt oder so? Nein, war aber sehr lange im Gastgewerbe und barkeeper-technisch unterwegs und deswegen kenne ich mich da schon aus. Und ja, es war wirklich eine große Hexerei, also, dass man da die Bar aufmacht. Alles klar. weil man ja schon ein fixes Konzept hat und das Konzept liegt an der Musik. Mhm. Nicht jetzt fancy Drinks oder sonst irgendwas, sondern eigentlich mehr auf Musik und Tanz ausgerichtet, das Ganze. Du machst das Open Air Festival seit 3 Jahren, glaube ich, gell? Nein, seit 2016 eigentlich, tatsächlich. Das erste Mal war es mit Richard Dorfmeister und seit 3 Jahren sind wir im Stern eben jetzt, ja genau. Ah okay, seit 3 Jahren auf der Sternalm, gell? Und dann gibt es noch zwei andere Locations, nämlich die Almbar, die ja eigentlich auch ganz cool ist, gell? Und dann bei dir im Club drinnen. Genau. Also es ist am Montag startet das Ganze jetzt. Da starten wir mit einer Sundowner-Session in der Sternalm. Das Wetter schaut echt super aus bis jetzt. Mhm. Also strahlender Sonnenschein. Und dann am Abend sind wir dann in der Almbar, da ist dann die erste Club Night. Also wir sind jetzt Montag, Mittwoch, Freitag machen wir jetzt was, genau. Du hast ja auch ein großartiges Line-Up, da sind unter anderem 2 Namen dabei, die ich auch schon sehr lange kenne. Das sind Funk the Void und Timo Maas. Und du hast ja, glaube ich, zu denen schon länger eine Verbindung, oder? Ja, kurz weggenommen, die zwei sind einfach menschlich brutal gegroundet, sage ich jetzt einmal. Mhm. Weil wenn du einen Timo Maas hernimmst, ist zum Beispiel ein 2-facher Grammy-nominierter Mensch und ich glaube, alle kennen diese berühmten Dizzy 10 Partys auf Ibiza, da war ja er Resident und wenn man weiß, wie es dazu gegangen ist, dann England, absolute Legende in England, als Deutscher, mit A Seat of the Bass, dieser Doomsnight Remix von ihm, der hat ja genau A Seat of the Bass die Tür geöffnet damals. Absolut, und da war er ja in die allgemeinen Charts auf Nummer 8, glaube ich, und in den Dance Charts Nummer 1. Und ja, Funk the Void, was soll ich dazu sagen, ist für mich einer der größten, allein schon von den Produktionen her. Und auch von menschlichen her, gell? Also die zwei Jungs, die habe ich Timo Maas 3-mal getroffen, wir sind aber immer in Kontakt geblieben und da ist eine freundschaftliche Beziehung entstanden oder entsteht hier. Mhm. Und die pushen und supporten also das Open Air und fantastisch, ja, einfach, ja. Mhm. Ja, gibt's eigentlich nicht zu sagen. Du hast uns ja für heute nämlich ein paar Sets aufgestellt. Da sind unter anderem dabei D-Rider von dir selber, Sharup, und dann eben noch von Timo Maas und Funk the Void. Genau. Alle diese Artists gemeinsam mit noch einigen anderen werden am Montag, Mittwoch und Freitag bei dir auflegen, beim Open Air Festival. Genau, also wer mich fragen will, was der beste Tag ist, natürlich würde ich sagen, als Veranstalter natürlich alle 3. Aber ich würde sagen, der Freitag ist massiv. Mhm. Und sollte das Wetter passen, dann würde ich wirklich vorschlagen, kommt ein bisschen früher, weil Kapazitäten, es ist schon viel Platz, aber parkplatzmäßig ist aber da ziemlich beschränkt. Also okay. Macht's Fahrergemeinschaften oder Taxis. Aber okay. Die Location ist wunderbar, genau. Um wie viel Uhr geht's denn da los auf der Sternalm? Also um 13 Uhr geht's los. Mhm. Und je nachdem, zwischen 8 und 9 werden wir dann oben aufhören und dann halt die große Closing Party dann in St. John oben. Jetzt, bevor wir weiterquatschen, hören wir uns doch mal das Set vom Funk the Void an, das er exklusiv geschickt hat auch. 30 Minuten gibt's jetzt auf die Ohren für euch. Hauptsächlich House Music. Ich glaube, das ist auch so der Schwerpunkt von der ganzen Veranstaltung, gell? Ja. Außer der D-Rider, der hat da jetzt... Der haut ordentlich rein, das habe ich schon gehört, ja, ist großartig. Von D-Rider gibt es dann auch später noch ein reines Vinylset. Aber jetzt für euch, liebe Hörer draußen, gibt's jetzt Funk the Void in the Mix.